Hi, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich bin Janina und ich habe heute die Ehre, jemand ganz Besonderen hier zu haben. Es ist mir eine totale Freude und ich bin mir sicher, dass es dich total motivieren und weiterbringen und aufbauen wird, weil ich habe niemanden Geringeren hier als, jetzt bräuchte ich Trommelwirbel, Andreas Herrmann. Ja, meine Wenigkeit. Super. Das ist super, mit dir zusammen die Aufnahme zu machen. Ja, ich stelle dich noch mal kurz vor. Okay. Du bist nicht nur im Heilungsdienst, du hast nicht nur mehrere Gemeinden gegründet, darunter auch die hammerhafte Move Church, sondern du bist auch international ein Segen und da nimmt der Impact immer weiter zu. Das ist total schön. Du bist ein Mann Gottes, du hörst Gottes Stimme, du bist ein General im Reich Gottes, da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, und du bist auch noch Papa. Und ich bin eine deiner Töchter und da bin ich total dankbar, da bin ich so gesegnet und ich bin mega froh, dass du heute hier bist. Wow, super, das freut mich. Wir werden heute über ein total wichtiges Thema reden, nämlich über das Thema Gottes Stimme hören. Es ist ja so, dass das bewegt uns immer wieder, Fragen wie, höre ich Gott, wie kann ich darin wachsen, wie kann ich Gottes Stimme unterscheiden? Wo kann ich mir sicher sein, dass Gott gesprochen hat? Auf solche Fragen werden wir heute eingehen. Und wenn dich sowas interessiert, dann bist du heute absolut richtig. Aber wir starten mal. Und da habe ich immer zum Einstieg die Frage, hast du schon mal was von Gott gehört, was dich total überrascht hat? Zum Beispiel Folgendes. Wir hatten eine Heilungsveranstaltung und ich kriege einfach dieses mentale Bild, das ich sehe, wie ein kleiner Film, wie ein Kopf immer untergetaucht wird unter Wasser, so ein Kinderkopf. Und ich lebe da von dem Moment heraus. Ja, es sind 600 Menschen im Saal und ich fange dann an und erzähle, ich sehe einen Kopf, der untergetaucht wird und sagt das jemand irgendetwas? Und es war niemand da, der sich gemeldet hat. Aber kurze Zeit später meldet sich ein Vater und sagt, das betrifft meinen Sohn, der ist jetzt gerade rausgerannt, weil du seine Situation beschrieben hast. Und vor 14 Tagen haben Klassenkameraden probiert, ihn wirklich zu ertränken. Und er hat ein Trauma. Und das war das, wofür wir dann gebetet haben. Aber das ist wirklich die totale Überraschung. Und wo man überlegt, darf ich das bringen? Weil dein Hirnfilter, dein rational erleuchteter Verstand natürlich sofort gegensteuert. Ja, also ich glaube, das ist richtig so auch auf dem Wasser laufen, ne? Ja. Einfach mal im Glauben loslaufen und es aussprechen. Aber es ist dann total ermutigend, absolut, wenn es sich dann bewahrheitet. So sieht's aus. Jetzt gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ich glaube ja, dass Gott spricht. Ne? Ich sehe es in der Bibel, ich kriege mit, er spricht zu anderen Menschen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, Gott spricht nicht zu mir. Was kannst du diesen Menschen sagen, um sie zu motivieren? Ja, zunächst mal, ich glaube, dass Gott spricht, aber dass man diese Signale oder diese Impulse einfach noch nicht wahrnimmt, weil man ja da nicht vielleicht geschult ist oder seine Sensoren noch nicht ausgefahren hat oder einfach noch die praktische Erfahrung im Umgang dazu fehlt. Ja, da gibt es natürlich einiges dazu zu sagen. Ja, und ich glaube, es ist total wichtig, so eine Erwartungshaltung zu haben, so einen Lifestyle der Erwartung zu haben, weil wenn wir uns wirklich vergegenwärtigen, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, er ist dahin gegangen, der Vorhang ist zerrissen und Gott ist nicht ans Kreuz gegangen, um keine Beziehung zu uns zu haben. Und wir wissen ja auch, dass jede gute Beziehung Kommunikation benötigt, auch die Beziehung zu Gott. Deswegen können wir uns einfach freuen und einfach erwarten, Gott spricht. Und er hat ja vielleicht auch schon viel häufiger gesprochen, als das so manch einer wahrgenommen hat. Aber wie spricht denn Gott? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also das Arsenal ist ja sehr vielfältig und die Menschen empfangen das ja auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt zum einen die Ebene der Intuition, wo er zu unserer Intuition, unserer Gefühlsebene spricht. Er kann durch Träume zu uns reden. Oder durch Visionen, das sind so etwas wie Tagträume, das sind so mentale Bilder manchmal. Dann Gedanken, sehr häufig, er spricht durch unsere Gedanken. Er spricht durch Gedanken zu uns und die Stimme im geistlichen Raum sind ja Gedanken, das muss man sich vergegenwärtigen. Also du wirst kaum jemanden treffen, der sagt, also ich habe Gott akustisch gehört. Da gibt es natürlich Ausnahmen, ja, aber es ist ein großes Spektrum. Und hierfür ist eins wichtig natürlich, dass wir einen Raum kreieren, ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass Gott reden möchte, aber vor allen Dingen einen Raum schaffen, dass er zu uns reden kann. Du hast jetzt ja auch gerade Träume erwähnt und das ist ja so, wie alle träumen. Also das heißt, da haben wir ja immer schon die Plattform praktisch geschaffen. Kannst du das irgendwie noch so ein bisschen erklären mit den Träumen? Ja, also ich glaube, dass es hilfreich sein könnte für sämtliche Menschen, die mehr auf der Traumebene empfangen. Bei mir ist das relativ überschaubar mit den Träumen. Aber Gott redet durch die Träume. Wir müssen es vergegenwärtigen. Unser Geist, ja, der schläft nicht. Und Gottes Geist schläft auch nicht. Aber unser physischer Körper schläft. Und wenn der Körper schläft, kann Gottes Geist zu unserem Geist sprechen. Wir empfangen dann quasi Träume. Und ich sag mal so, die meisten Träume sind ja erstmal, sind mit viel Symbolismus auch versehen. Das macht die Sache ein bisschen komplexer. Man muss also lernen, wie höre ich die Stimme Gottes in den Symbolen? Wie nehme ich das wahr? Und meistens redet er erstmal zu uns selber. Also das meiste wird eine Aussage für uns selber sein. Also ich rede jetzt nicht von Pizzaträumen oder Albträumen, diese Dinge, sondern die Träume, die eine wirkliche Botschaft haben, eine Message haben zu uns persönlich. Und das wird dann schon sehr konkret. Aber es ist meistens für uns und weniger dann auch für andere. Und wie ist das? Also ich erinnere mich, ich hatte immer so einen Traum, der ist immer wieder gekehrt, über die Jahre immer wieder und wieder. Und da ging es immer darum, dass ich zu spät war. Also ich bin zu spät in die Schule gekommen, zu spät zur Arbeit. Ich habe immer den Raum nicht gefunden. Ich war irgendwie orientierungslos. Und das habe ich immer wieder und wieder geträumt. Und seit ich mich bekehrt habe und dann so die Schritte gehe in die richtige Richtung, also Gott hat ja für jeden von uns einen Plan, er hat ja eine Bestimmung. Und seitdem ich mich dahin zubewege, haben diese Träume aufgehört, sodass ich jetzt im Nachhinein weiß, da hat ja Gott schon die ganze Zeit im Traum gesprochen. Und dann kann es ja auch sein, dass es so diese sich wiederholenden Träume sind, wo Gott immer wieder versucht, ne, ja, zu sprechen. Aber das Ganze hat sich ja aufgelöst dann. Das hat sich aufgelöst. Also ich habe diese Träume nicht mehr. Und damit kann ich halt dann auch genauer identifizieren, okay, das war Gott, das war nicht einfach nur irgendwie meine Angst, die ich verarbeite, zu spät zu kommen, sondern das hat sich total verändert. Aber hast du auch irgendwie ein Beispiel, wo Gott zu dir durch einen Traum gesprochen hat? Ja, bei mir hat er gesprochen zum Beispiel durch eine, ich sag mal, so eine Art Netflix-Serie, also auch so wie bei dir eine Folge gewesen, wo er immer wieder auf den gleichen Nagel gehämmert hat sozusagen, bis der Gedanke gesessen hat. Also ich habe ungefähr gefühlte 10 Nächte immer geträumt, ich sei ein Single. Ich sei ein Single und ich wach daneben einer schönen Frau auf und ich sage, irgendwas stimmt nicht mit dir. Auf jeden Fall sprichst du nicht daraufhin an. Und das ging so weiter. Und am letzten Tag, wo ich das hatte, oder in der letzten Nacht beim Aufwachen, hörte ich, wie Gott zu mir geredet hat durch seinen Geist und gesagt hat, du, ich habe, Jesus spricht, er sagt, ich habe das in dich gelegt, was ich in mir habe. Ich liebe meine Braut, ich komme zu meiner Braut und ich habe die Gefühle, die ich habe für meine Braut, und die Braut steht ja für die Gemeinde Jesu, die habe ich in dich gelegt, und ich möchte, dass du meine Braut vorbereitest. Und dann sah ich visuell 2 Bräute vor mir, 2 Stück, und ich sagte mir eins, okay, warum 2 Bräute? Und er sagte, ich komme nur zu einer Braut. So, danach war dieser ganze Prozess beendet und ich hatte eine Denkaufgabe. Was meint er mit 2 Bräuten? Die eine nehme ich, die andere nicht. Und später habe ich dann bei dieser ganzen Geschichte von den 10 Jungfrauen, da hast du ja auch 50-50, 50% sind dabei, 50% sind nicht dabei. Auf jeden Fall hat diese Traumserie dazu geführt, dass ich mehrere Predigten gehalten habe zu diesem Thema. Siehe, ich komme bald. Ja, bereite meine Braut vor. Ja, total cool, dass du auch da so geleitet wurdest und dass du es dann ja auch umgesetzt hast, ne, dass sich das beschäftigt hat und dass du dann dementsprechend auch gehandelt hast. Aber wie ist das denn? Spricht Gott eigentlich nur zu Christen oder spricht er auch zu Leuten, die jetzt noch nicht mit Gott unterwegs sind? Also er redet zu sehr vielen Menschen. Die Bibel sagt ja, Gottes Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch und alles Fleisch heißt für mich alles Fleisch. Also okay, die ganze Menschheit. Aber er hat gesprochen zu einem Nebukadnezar, der keinen heißen Draht zu ihm hatte. Er hat gesprochen zu so vielen Leuten, zum Pharao. Er sprach zu einem Cornelius, vielleicht ist das auch ein super Beispiel. Cornelius hat einen Traum, Gott spricht zu ihm, pass mal auf, geh mal in das und das Haus, zu Simon dem Gerber. Und da gab es eine richtige Vorbereitung, die Tür geöffnet hat, dass sozusagen wir, damals die sogenannten Heidenchristen, mit dazugekommen sind in den ganzen Erlösungsplan Gottes. Vorbereitet durch einen Traum für einen, ja, von einem, der ja nicht in dem gleichen Glauben drin war jetzt wie wir. Wir erleben, dass Menschen aus anderen Kulturen Träume über Jesus kriegen, weil Gott an ihre Herzen anklopft. Das finde ich, das ist eine total faszinierende Geschichte. Also er kann zu jedem reden. Das ist zumindest mal die gute Nachricht, ja. Ja, das ist schön. Und wenn ich jetzt auch nochmal zurückdenke an den Traum, den ich ja über Jahre hatte, als ich nicht bekehrt war, hat ja Gott schon zu mir die ganze Zeit gesprochen. Aber im Nachhinein kann ich das halt identifizieren. Ja. Aber wir müssen ja verstehen, es gibt ja viel, viel mehr Wege, wie Gott zu uns redet. Ja, er redet ja nicht nur durch Träume. Er redet manchmal durch unsere Gedanken, wenn ich das nochmal aufgreife. Man ist im Gespräch und plötzlich eine Inspiration da und du merkst, das kommt nicht von mir. So, das ist einfach der Moment aus der inneren Verbindung, der Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes. Ja? Oder andere Beispiele. Die Frau ist in der Küche und arbeitet in der Küche und das kleine Kind ist draußen. Und plötzlich, die Ebene der Intuition merkt sie, irgendwas ist mit meinem Kind da falsch. Ja, sie rennt raus in den Garten und sieht, der Junge hängt an einem Ast, völlig verzweifelt. Und sie geht hin und sie kann ihm helfen. Und wo kam das her? Aus der Ebene der Intuition. Vielleicht erlebt das ja auch jemand, wie es mir passiert ist, und anderen passiert ist, auf der Autobahn. Du merkst, warum du fährst. Und deine innere Stimme sagt, fahr jetzt raus. Und du machst es nicht. Und steckst danach im Stau. Also all das könnte Gott sein, der zu einem spricht und einem Informationen gibt, was sehr konkret ist. Und das Tolle ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel diesen Raum geschaffen haben, dass er zu uns reden kann, dass er wirklich zu uns redet, ganz praktisch. Also mir hat er Informationstipps gegeben, hat gesagt, investiere dein Geld so oder so. Ja? Also es gibt und das hat sich bis heute absolut ausgezahlt. Das war eine gute Investition. Und so gibt es viele Ebenen im Alltäglichen, wo er zu uns reden kann. Ja, total schön, dass sich das dann auch so ausgezahlt hat, ne? Weil Gott hat alle Informationen. Gott ist jenseits von Raum und Zeit. Und wenn wir uns von ihm leiten lassen und auf ihn hören, passiert das Beste für unser Leben. Absolut. Ich denke, wie Gott auch noch redet oder nicht, ich weiß, wie Gott auch redet, ist durch sein Wort, ne, durch die Bibel. Wenn wir wirklich Zeit in der Bibel verbringen, ist es so, dass ich das auch immer wieder erlebe. Ne, ich bete vorher, Heiliger Geist, leite mich, wenn ich die Bibel lese. Und dann lese ich und auf einmal ist so ein Vers, der geht so bam rein. Und ich denke, huh. Das spricht total zu mir, da merke ich, das hat sowas von mit meinem Leben zu tun und daran kann ich dann weiterarbeiten und es bringt mich weiter. Das ist wie, wenn der Heilige Geist so einen Textmarker rausnimmt und so sagt, hier, Janina, hier, das ist für dich wichtig und es geht dann durch und durch. Das heißt, Gott, ne, spricht sowieso durch sein Wort und er spricht auch ganz individuell durch sein Wort. Absolut. Also das ist das Faszinierende, ja. Das Wort sagt, lies mich und dann springt es dich an und es wird lebendig und kriegt eine Kraft und einen Drive, ja. Dass Gott auch durch Gedanken spricht. Jetzt ist es ja nicht so, dass jeder Gedanke immer gleich von Gott ist. Und ich kenne das von mir selbst und ich kenne das auch von anderen Menschen, dass man irgendwie eine Frage hat. Man steht vor einer Entscheidung. Beispielsweise, ziehe ich nach Japan oder bleibe ich hier? Und dann betet man und dann kommt so ein Gedanke rein und dann fragt man sich, okay, war das jetzt der Gedanke von Gott? Weil ich habe ihn ja gefragt. Oder war das jetzt vielleicht meine Seele, war das so mein eigener Wunsch? Oder ist es vielleicht auch vom Feind, um mich nach Japan zu schicken, obwohl ich gerade hier einen Auftrag habe? Gibt es da irgendwie so Tools oder so Werkzeuge, wie man unterscheiden kann? Bin ich jetzt, du hast es mal genannt, den richtigen Kanal oder den falschen Kanal, ne? Ja, wie kann ich das unterscheiden? Also ich würde sagen, grundsätzlich mal so eine provokante These, Gottes Stimme wird nicht gehört, sondern unterschieden. Du hast ja eben schon diese verschiedenen Stimmen dargestellt. Und übrigens, ein Geist, der zu uns redet, zum Beispiel der Heilige Geist oder andere Geister oder Engel, im Regelfall benutzt, haben die keine Stimmbänder. Also es läuft wirklich über die gedankliche Ebene ab. Und was sich dort abbildet, sollten wir sehr ernst nehmen, ja. Die Herausforderung ist immer wieder unser Hirnfilter, der sich da reinbaut und sagt, das kann es ja nicht gewesen sein. Aber wir müssen dem wirklich Raum geben, dass wir diesen Gedanken aufnehmen. Übrigens, ich habe ja gesagt, Gottes Stimme wird nicht gehört, sondern unterschieden. Und was ich damit meine ist, wie gesagt, wir hören die verschiedensten Stimmen, Aber letzten Endes, also ob es die Bildzeitung ist, die Schwiegermutter ist, die Tochter ist, die Nachrichten sind und so weiter und so weiter. Wir sind so vollgepackt mit Dingen, aber was ist das Reden Gottes? So, und hier ist die Übung einfach wichtig. Ich meine, wir kennen uns. Ich kenne dich von klein an, dadurch kenne ich deine Stimme. Wenn du anrufst, weiß ich, wer du bist. Also durch gepflegten Umgang, ja, lernt man die Stimme Gottes kennen. Hier heißt ja nochmal, schaffe Raum, um die Stimme Gottes zu hören, um dich mit ihm zu unterhalten. Und du wirst immer klarer sie unterscheiden können. Die Herausforderung ist aber folgende. Ich will mal ein Beispiel geben aus dem Leben von Petrus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, sagt mir mal, wer bin ich für euch? Ja, weil die Leute sagen, du bist der Elia, du bist dies, du bist das. Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, ABCD, er erzählt einiges. Und ihr sagt, Petrus, 100% richtig. Und Jesus war so begeistert, er war so enthusiastisch. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum war er so begeistert? Weil das ist jetzt keine große Offenbarung. Aber Jesus war begeistert von der Quelle, auf die Petrus gehört hat. So, Petrus war in diesem Raum des Geistes angedockt und hatte dieses als Offenbarung. Und dann lesen wir ein paar Seiten später, dass Jesus seinen Jüngern erzählt, ich werde gehen, ich werde sterben und so weiter. Und Petrus sagt, auf gar keinen Fall, das wird überhaupt nicht passieren und ich stelle mich vor dich, ich kämpfe für dich. Er war so voll dabei und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Hier kriegt er einen vollen Gong, die kalte Dusche. Warum? Weil Jesus damit sagt, pass auf, das letzte Mal warst du im richtigen Kanal drin, jetzt hast du geswitcht, du hast einen liebevollen Gedanken formuliert, aber es war nicht prophetisch. Es kam nicht aus der Dimension des Geistes, es kam aus deiner Fürsorge. Okay? So, also es fällt so leicht, den Kanal zu wechseln und auch hochkarätigen Propheten, die also eigentlich sehr so eingetunt sind, Gottes Stimme täglich zu hören und klar zu hören, können sich so leicht mal im Kanal falsch switchen und draußen sein. Ja. Ich glaube, diese Geschichte lehrt auch Demut, demütig zu sein. Ja. Man hat mal was richtig gehört, aber man muss demütig bleiben. Ne? Man kann auch mal falsch hören, man muss es noch manchmal prüfen. Aber wenn das Petrus passiert ist, kann das auch uns passieren. Genau. Aber dann steht man wieder auf und dann, wie du auch gesagt hast, ne, es geht darum, Raum zu schaffen und zu lernen. Ne, wir schärfen unsere Sinne in der Übung. Ja. Und so wie du gesagt hast, ne, du kennst mich jetzt, du kennst meine Stimme. Es wird ja auch besser. Es wird sicherlich besser und einfacher, dann die Stimmen zu unterscheiden. Was ich denke, was auch total wichtig ist, ich komme jetzt wieder auf die Bibel zu sprechen, aber ich hatte beispielsweise eine Phase, in der habe ich mich sehr stark im Gebet bewegt und immer gefragt und gehört, aber ich habe eigentlich nicht wirklich so viel Zeit in der Bibel verbracht und da habe ich auch falsche Dinge gehört. Und ich habe für mich gelernt, es ist total wichtig, in Gottes Wort zu sein, um einfach auch zu wissen, die Stimme, die ich jetzt gehört habe, kann das überhaupt Gott sein oder passt das gar nicht mit seinem Charakter zusammen? Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Weil beispielsweise jetzt mit diesem Japan-Beispiel, ne, wenn ich jetzt ne, frage, okay Gott, soll ich nach Japan ziehen? Dann kann ich ja nicht die Bibel aufschlagen und dann steht da, zieh nach Japan, das finde ich da nicht. Aber ich finde da ganz viel zu Gottes Charakter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Japan ziehen will, weil meine Kollegin nach Japan gezogen ist und ich bin super neidisch und dann höre ich in meinem Gebet, ja, zieh nach Japan, dann kann ich dir sagen, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, das war nicht Gottes Stimme, weil Gott würde nicht meinen Neid füttern. Ne? Gott würde nicht, ja, du bist neidisch, okay, geh nach Japan, sondern er würde eher ne, an mir arbeiten, dass ich diesen Neid ablege. Ja. Da ne, meine Kollegin segnen kann, dass sie nach Japan geht. Aber auch so ne, kann mir dann die Bibel helfen, zu unterscheiden, ob das zusammenpasst mit dem, so wie Gott spricht. Auf jeden Fall. Es gibt ja diese Geschichte, dass jemand einfach gesagt hat, okay, anderes Beispiel, ich will vom Wort Gottes her wissen, was ist. Ich suche einen Ehepartner, schlägt die Bibel auf, Finger drauf und der Herr gab eine große Dürre. Ja, das ist genauso ja, wenn man das so benutzt wie ein Horoskop oder sowas, das ist ebenfalls falsch. Aber die Dinge müssen sich mit dem Wort Gottes, müssen sie abgeglichen sein. Und wenn sie nicht im Wort Gottes zu finden sind, dann stellen wir die Frage nochmal. Ich habe ihm also zum Beispiel vor der Gründung der ersten Gemeinde in Frankfurt die gleiche Frage 100-mal gestellt. Ich bin durch den Park gelaufen, ich habe gebetet, gesagt, Gott, zeig es mir großgedruckt und kleingedruckt, weil es ging um die Bestimmung, es ging um den Auftrag, um eine wichtige Entscheidung. Da ist es wichtig, dran zu bleiben. Und dann gibt es häufig auch, wenn wir die Stimme Gottes hören, häufig ist es auch so, dass es eine Bestätigung dazu gibt. Dass jemand extern etwas reingibt, was das bestätigt. Oder, wenn es mir gar nichts sagt, dritte Möglichkeit, entspannt damit umzugehen, weil wir alle mal falsch liegen können. Wir packen es einfach auf die Ablage und schauen, ob es sich erfüllt, ob es dahin kommt. Ja. Das ist auch eine total gute Ermutigung. Das heißt, du hast auch nicht sofort gehört, okay, gründe jetzt die Gemeinden, sondern das war ein längerer Prozess. Ja, ich wollte hundertprozentig sicher sein und bin dann sehr, sehr stark da reingegangen. Ja. Also will ich auch jedem empfehlen, der sagt, ich möchte Gottes Plan für mein Leben haben. Das ist eine Frage, die sich jeder Christ stellen sollte. Gott, was hast du wirklich vor für mein Leben? Dass man sich Zeit nimmt. Und ich rede nochmal darüber, diesen Raum kreieren. Ja? Ich kreiere den Raum, in dem ich, sagen wir mal, Waldspaziergänge mache. Ja, und dann einfach vielleicht auf dem Hinweg irgendwo erzähle ich Gott die Dinge, die mich bewegen. Auf dem Rückweg sage ich, jetzt höre ich. Und dann mache ich mir Notizen, spreche die Dinge in mein Handy rein, was ich gehört habe, was ich wahrgenommen habe in meiner Gedankenwelt oder auch visuell. Das sind so Dinge. Oder wir können mal den Raum verdunkeln, Medien ausschalten, einfach sagen, Gott, ich bin hier. Du kannst zu mir reden. Und ich kreiere den Raum, ob du jetzt heute Abend zu mir redest oder nicht. Ich bin einfach hier und ich möchte etwas von dir empfangen. Und diese Bereitschaft, diese Haltung wird auf jeden Fall belohnt, weil Gott antwortet. Ja. Oder man könnte sich auch noch so ein Notizheft nebens Bett legen, ne? Dass wenn man aufwacht, man weiß ja, am Anfang ist man noch so voll im Traum drin, man weiß alles und dann 30 Sekunden später ist alles wieder weg. Ja. Und ne, dass man auch diese Bereitschaft zeigt, Gott, ne, wenn du zu mir im Traum sprichst, genau. Ich bin auf Empfang, ich nehme es ernst, ich schreibe es auf und bete dann drüber, ob es von dir war oder nicht. Ne? Ja, und das ist zum Beispiel, du siehst, Menschen, Christen, haben einen Traum, oh, es war nur Gott, ich bin noch müde, sie drehen sich um. So, sie haben nicht diesen Respekt oder diese Ehrfurcht für das Geredete. Nebukadnezar, von dem wir vorhin geredet haben, der hatte einen Traum und dann sagt er so, meine Traumdeuter, das legt ihr mir jetzt aus. Und wenn ihr es nicht hinkriegt, werdet ihr allen Kopf kürzer gemacht. Das nenne ich mal Ehrfurcht, Gottesfurcht gegenüber dem Traum. Natürlich war seine Haltung verkehrt. Und zum Glück hat Daniel dann die Interpretation gehabt und damit natürlich auch all diese Wahrsager da in deren Leben geschützt. Ja. Und sie sind heil durchgekommen. Aber das ist ernst nehmen, nach Raum schaffen und sagen, ich nehme ernst, was du mir sagst. Und auch wenn du so einen Eindruck kriegst, ein Bild kriegst, was völlig irrational erstmal scheint, Gott weitere Fragen stellen und dann werden die Dinge auf einmal klarer. Die Wertschätzung und so das Vertrauen zu haben, dass Gott spricht und dass es halt teilweise anders ist, wie jetzt bei dir mit dieser Situation im Heilungsgottesdienst oder im Gottesdienst, wo ein Junge untergedrückt wird unter Wasser, könnte man ja erstmal denken, boah, hier will mich der Feind gerade mit so destruktiven Bildern total ablenken von dieser heiligen Atmosphäre. Aber nein, Gott hat zu dir gesprochen und ne, du hast dich drauf eingelassen, du hast es gewertschätzt. Aber vielleicht in dem Zusammenhang noch ein Beispiel geben. Mhm. Weil ich musste das erstmal lernen, diesem Impulse oder Eindrücke oder Bilder oder mentale Bilder wirklich Raum zu geben. Na? Und neulich war es wieder vor einer Veranstaltung. Ich sehe zwei Hunde. Ich sage, Herr, was soll ich mit zwei Hunden? Ja, ich sehe einfach in dem inneren Bild und sage, schau sie dir genauer an. Und sie waren sowas wie Golden Retriever, ein bisschen größer, ein bisschen heller vom Fell. Und dann sah ich eine weibliche Person, sie war die Besitzerin. Okay, da ist eine Frau, sie hat zwei Hunde. Was noch? Dann habe ich gesehen, der eine Hund hat ein Problem an der Pfote. Okay, was soll ich mit diesem Bild, mit den Hunden und mit der Pfote und so weiter anfangen? Und dann sagte er, diese Person hat ein großes Beziehungsproblem und steht vor der wichtigsten Entscheidung. Und ich bitte dich, gib den Impuls rein der Versöhnung. So, jetzt bin ich in einer Veranstaltung und ich sehe Und ich stelle die Frage, ist hier jemand, der zwei Hunde hat, die ungefähr aussehen wie Golden Retriever, ein bisschen größer sind und heller, und eine Frau meldet sich. Und da sage ich, okay, da stimmt schon mal. Und dann sage ich, hat der eine Hund ein Problem an der Pfote? Ja, es stimmt. Okay, und du fragst dich sicherlich, warum ich dir das sage. Und diese Frau, die ich nicht kannte, die zum ersten Mal bei uns im Heilungsgottesdienst war, war aus dem Hutzen. Dann sage ich, sind Sie in einer Situation, wo Sie eine ganz wichtige Lebensentscheidung treffen müssen? Die sagte ja. Ich fragte, ist es eine Beziehungsentscheidung? Ja, sie nickte heftig. Und dann sagte ich, so, Gott sagt zu Ihnen, Versöhnung ist das Thema. Und das war's. Ja, das war die Botschaft. Also durch das Fragen, du merkst, man kriegt einen Impuls, man muss lernen, den ernst zu nehmen, dem Raum zu geben, weitere Fragen zu stellen, und man kommt auf jeden Fall weiter. Und so auch bei den Dingen, wo er zu uns redet. Denn das meiste, was er macht, er redet ja erstmal zu uns selber.